Abschnitt 10 von Brennende Erde von Erich Mühsam. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Testament 1912. Nein, ich will nicht eher zu Grabe, ehe ich nicht auch die letzten Sprossen irdischen Glückes erstiegen habe, ehe ich das Leben nicht ganz genossen. Ehe ich nicht alle Frauen umschlungen, die mich durch meine Träume begleiten, ehe ich nicht alle Lieder gesungen, die sich in meinem Herzen bereiten. Ehe ich nicht alle Werke gestaltet, die sich dem schaffenden Geiste entbinden, ehe ich der Führerpflicht nicht gewaltet, dass die Menschen ihr Wegziel finden. Ehe ich nicht fröhliche Augen sehe, die von Erhebung und Stolz verjüngt sind, ehe ich nicht über Äcker gehe, die statt mit Tränen mit Freude gedüngt sind. Nimmt der Erlöser dann und Vernichter von meinen Tagen die lastenden Ketten, sollt ihr den seligsten Menschen und Dichter tief in befreites Erdreich betten. Ende von Abschnitt 10.